Mitteilung 3. Das Jugendzentrum Kölner Jugend feiert seine Neueröffnung. Rechtzeitig zu Frühlingsbeginn ist nach viel Arbeit, Stress und Streit das Haus endlich fertig. Und deshalb gibt es im Jugendzentrum eine große Feier. Am Samstag, den 21. März um 15 Uhr fängt der ganze Spaß an. Mit Breakdance-Vorführungen, Musik und Spiel. Die Mitarbeiter des Jugendzentrums zeigen euch dann die neuen Räume. Du kannst Fragen stellen oder du darfst dich auch einmal auf den Stuhl des Institutsleiters setzen. Nur zum Ausprobieren natürlich. Ihr könnt in den Räumen dann auch mal euren Geburtstag feiern. Zum Beispiel, ihr müsst euch nur rechtzeitig anmelden. Danach gibt es Kaffee, Tee, kalte Getränke und leckeren Kuchen für alle Gäste. Und der Höhepunkt am Abend? Ab 20 Uhr gibt es dann ein Rockkonzert und danach Disco. Der Eintritt ist für alle frei. Wenn du also am Samstag Lust und Zeit hast, dann geh ins Jugendzentrum. Es lohnt sich. Das Gebäude findest du in der Goetheallee 35. Falls du noch Fragen hast, dann ruf dort einfach an.